Am 30. August fand in der Pyongyanger Sporthalle eine Kundgebung der jungen Avantgardisten dazu statt, die in der Rede vom Genossen Kim Jong-un auf dem 9. Kongress des Sozialistischen Jugendverbandes Kim Il-sung gestellten programmatischen Aufgaben konsequent durchzusetzen. Der erste Sekretär des Zentralvorstandes des Jugendverbandes Chun Yong-nam betonte in seinem Referat, Genosse Kim Jong-un habe auf dem Kongress des Jugendverbandes die programmatische Rede »Leiten wir in der Kim Il-sungistisch-kim-jong-ilistischen Jugendbewegung eine große Blütezeit ein« gehalten. Seine Rede sei ein kämpferisches Banner, das den Jugendverband dazu aufrüttle, unter dem Banner der Umgestaltung der ganzen Gesellschaft, getreu dem Kim Il-sungismus, Kim Jong-ilismus, im Kampf für die Durchsetzung des Beschlusses des 7. Parteitages der Partei der Arbeit Koreas, seine ehrenvolle Mission und Pflicht als Nachwuchs und Vorhut der Partei und ihr Trupp zur Flankensicherung richtig zu erfüllen. Alle Organisationen des Jugendverbandes und Jugendlichen sollen als zuverlässige Festung und Schilde, die den Genossen Kim Jong-un mit Todesverachtung verteidigen, für die Vollendung der koreanischen sozialistischen Sache, die Durchsetzung des Kim Il-sungismus, Kim Jong-ilismus im Jugendverband und die glänzende Zukunft des jugendstarken Landes energisch kämpfen. Im Anschluss daran gab es Reden, in denen die Entschlüsse gefasst wurden. An der Kundgebung beteiligten sich der stellvertretende Vorsitzende des Setka der Partei der Arbeit Koreas, Choi Ryong-hae, die Vorsitzenden der Bezirkskomitees der Partei der Arbeit Koreas und die Teilnehmer des 9. Kongresses des Jugendverbandes.